Abschnitt 2 aus Der Schüdderump, Band 1 von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Auf einem etwas später geschriebenen Blatte der Chronik des Lauenhofes ist zu lesen, dass der Herzog Julius eine heftige Abneigung gegen das Geschlecht der Lauen bekommen habe und dass er den Namen nie hören konnte, ohne einen argen Verdruss und Widerwillen kundzugeben. Wir aber hoffen fest, dass jene große Wurst weder in dem Magen noch in dem Gemüter einer unserer zartsinnigen Leserinnen einen Ekel an dem guten Geschlechte und unserer Geschichte erregte und verpfänden unser Wort, dass ein ähnlicher Diätfehler im ferneren Verlaufe eben dieser Geschichte nicht wieder vorfallen soll. Das silberne Glöckchen erklingt und auf das etwas schauerliche mittelalterliche Schattenspiel, welches doch ein wenig gegen unseren Willen an der Wand aufdämmerte, folgt das Schattenspiel der süßen Gegenwart, die ihrer Verdauungskraft sicher nicht auf eine Viertelmeile Weges hinaus trauen dürfte, allein dafür in anderer Weise Taten ausübt, auf welche sie ebenso stolz sein darf wie der Junker Hilmar auf die seinige im Provianthause zu Wolfenbüttel. Auf den Junker Hilmar folgte der Junker Asche, der noch ziemlich weit in den Dreißigjährigen Krieg hineinreichte und welchem es hundeelend darin ging. Auf diesen folgte Jobst und auf diesen wiederum ein Asche, der unter den Brandenburgern vor Turin das Leben verlor, allein glücklicherweise vorher einen Sohn erzeugt hatte, welcher den alten Fritz noch als blutjungen Burschen zu Küstrin aus dem Fenster gucken sah und von dessen 6 Söhnen 5 im siebenjährigen Kriege fielen. Der Überlebende tat das Seinige, den Verlust auszugleichen. Doch auf dem Lauenhofe regierten nur noch 2 Herren von Lauern bis zu Hennig, der bei Beginn dieser Geschichte Stammhalter des Geschlechtes ist und gewissermaßen eine Rolle darin spielt, zuerst freilich nur eine Rolle unter der Vormundschaft seiner Frau Mutter, die sich selber einführen mag, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Die gnädige Frau ist resolut genug dazu und wir haben andere Leute, welche einer teilnahmsvollen Einführung eher bedürftig sind als jene. Da ist zuerst und vor allen Dingen mit dem größten Respekt Herr Karl Eustachius von Glaubigern, ein westfälischer Edelmann und armer Vetter, der nach Abschluss des 2. Pariser Friedens aus dem Kriege verwundet, mit Rheumatismus behaftet und sehr kahl in Beutel und Hoffnungen auf dem Lauenhofe einrückte und nebst dem Kinde der schönen Marie den höchsten Anspruch auf Achtung in dieser Historie hat. Er ist langen Wuchses, hält sich ungemein reinlich und nimmt so wenig als möglich Dienstleistungen an. Er geht und spricht langsam, sammelt Wappen, weiß darüber zu reden und zu schreiben und ist der Einzige, welchen die gnädige Frau nach dem Tode ihres Gemahls dann und wann um Rat angeht und welcher diesen Rat auch wirklich zu geben weiß. Die Nachbarschaft gibt ihm den Ehrentitel des Ritters und das Fräulein Adelaide Clotilde Paula von Saint-Ouen nennt ihn den Chevalier. Er aber verdient die Bezeichnung und zwar nicht allein deshalb, weil er in einem Kürassierregimente gegen die Franzosen zu Felde zog. Das Fräulein Adelaide Clotilde Paula de Saint-Ouen kam einige Jahre früher als er auf dem Lauenhofe an, ist auch einige Jahre älter als er und wurde ohne die abscheuliche französische Revolution von 1789 nicht unter den Barbaren des herzynischen Waldes leben. Sie ist die Tochter des Grafen von Pardiac, der im Anfang dieses 19. Jahrhunderts einer der tüchtigeren Zeichenlehrer zu Berlin war, aber doch in großer Armut starb und seine Tochter dem Großvater des Junker Hennig vermachte. Das Hofgesinde bezeichnet sie kurz als Frölen oder höchstens Fröhlentrine, aber sie selbst nennt und schreibt sich très noble et très puissante dame comtesse de Pardiac, dame haute justicière du comté de Valcroissant, née chevalière de Malte par privilège accordé par le pape Honorius III à la très illustre famille de Jehan de Brienne, premier prince de Tyr et ensuite empereur de Constantinople. Zu Deutsch, sehr edle und mächtige Frau, Gräfin von Pardiac, Frau und Gerichtsherrin der Grafschaft Valcroissant, geborene Ritterin von Malta, zufolge des Privilegs des Papstes Honorius III., verliehen der sehr glorreichen Familie Johannes von Brienne, ersten Fürsten zu Tyrus und späterhin Kaisers von Konstantinopel. Die Last all dieser Titel und Würden, welche alle bis auf die Malteser Ritterschaft und den Papst Honorius, dem Chevalier, ungemein plausibel erschienen, hat nicht in der vorteilhaftesten Weise auf den Charakter des Fräuleins eingewirkt. Es fühlt sich selbstverständlich leicht in seiner Würde gekränkt und ist etwas zänkischer Natur. Der Chevalier hat am meisten unter den Launen der Chevaliere zu leiden, denn die Gutsfrau hat selten Zeit, darauf zu achten und weist noch dazu alle Zumutungen mit ihrem Lieblingsworte ab. Herze, das ist alles dummes Zeug und darauf kann ich mich nicht einlassen. Wissen Sie was? Gehen Sie damit zu dem Ritter. Das Fräulein folgt fast immer diesem Rate, wenn es sich nicht mit irgendeinem französischen Romane, Memoirenwerk oder seltsamerweise mit Hufelands Kunst, das Leben zu verlängern, in einen Winkel zurückzieht, um das Leben zu verachten. In den sonnigeren Momenten ihrer Existenz beschäftigt sich das Fräulein mit allerhand leider meistens vergeblichen Versuchen, von der Höhe des Daseins herabzusteigen und sich dem gemeinen Volke, dem Rest der Menschheit, soweit er durch die Bauern von Krodebeck vertreten wird, zu nähern und von wohltätigem Einfluss auf denselben zu sein. Adelaide Clotilde Paula von Saint-Ouen hat das heftige Bedürfnis, gute Lehren zur unrichtigen Zeit und an dem unrichtigen Orte zu erteilen. Wie sie immer noch imstande ist, eine Stunde nach Mitternacht plötzlich die Gitarre am blauen Bande umzuhängen und zum Entsetzen sämtlicher Bewohner des Lauenhofes zu beginnen. « À Toulouse, il fut une belle Clémence Isaure était son nom. » Le beau Lautrec brûla pour elle, et de sa foi reçut le don. Für die Stunden der Nacht ist der schöne Lautrec zwar sehr angenehm, allein für den langen Tag genügt er doch nicht, und das Fräulein hat einen angemessenen Raum im Busen übrig für ihr Hündchen Peccadillo, welches gleich seiner Herrin sehr nervöser Natur ist und mit dem stattlichen, ruhigen Kater Mystax, dem Stuben- und Studiengenossen des Ritters, auf einem ähnlichen Fuße lebt wie das Fräulein selber mit dem Chevalier. Das ist das Schattenspiel, aber ein etwas chinesisches, und der junge Herr Hennig von Lauen hat ausnehmenden Nutzen davon. Das trippelt und tänzelt und ziert sich wie die Figuren auf einem Rokoko-Damenfächer. Wie auf alten Punschschalen und Teetassen lächelt und verborgt sich das und führt unter den sehr abnormen Bäumen und Büschen der Fantasie sehr abnorme Tierlein spazieren, während erstaunlich merkwürdige Vögel die Luft durchschwirren und bedenkliche Nester in dem Flachskopfe des Junkers Hennig bauen würden, wenn die gnädige Frau Mutter nicht manchmal mit einem verständigen Holla und Halt da dazwischenführe. Es arbeitet mancher und mancher an der Erziehung des kleinen Hennig, denn viele Leute, Bergleute, Schäfer, Jäger, Bauern und Bettler kommen und gehen auf dem Lauenhofe. Und der Vagabund, der euch einst vor langen, langen Jahren vielleicht am Weidenbach die erste Pfeife schneiden und blasen lehrte, war oft von größerem Einflusse auf eure Erziehung und euer Leben als der sehr gelehrte und ernste Mann, welcher zuerst die lateinische und griechische Grammatik euch vor der Nase aufschlug und behauptete, nur in ihr sei das wahre Arkanum des Wandels im Fleisch zu finden und ohne sie kein Heil und Vergnügen auf Erden, weder in den Tagen der Jugend noch in denen des Alters. Bergleute, Fuhrleute, Schäfer, Jäger, Bauern und Bettler hielten sich gern auf dem Lauenhofe auf, denn es war von jeher ein nahrhafter Hof und die Geschichte weiß nur von einem einzigen Herrn von Laun, der ein geiziger Hund war und deshalb in größter Missachtung bei seinen Stammesgenossen steht. Menschen und Tiere haben es gut auf dem Lauenhofe, so wie auch die Geistlichkeit stets das ihrige bekam, sowohl früher in katholischer wie jetzt in lutherischer Zeit. Freilich, was der Pastor von Krodebeck ein inniges, gottgefälliges Verhältnis nennt, findet nicht statt. Die gnädige Frau geht so resolut an ihre Erbauung wie an ihre Arbeit, bringt einen merkwürdig scharfen und geraden Blick sonntags in die Kirche mit und hat häufig auch der Kirche ihrerseits ihrem frommen Seelenhirten den Text gelesen. Der Chevalier und das Fräulein sind katholischen Bekenntnisses, wovon jedoch der Chevalier nie Gebrauch macht, während das Fräulein sich häufig eines etwas enzyklopädistischen Anhauches nicht erwehren kann, was nicht immer vollständig zu ihren Verpflichtungen gegen den Papst Honorius III. Passt. Der Pastor von Krodebeck speist nicht selten mit seiner Gattin auf dem Lauenhofe zu Mittag, aber der Ritter von Glaubigern spricht immer das Tischgebet. Drittes Kapitel. Die Landstraße führt durch das Dorf Krodebeck und jenseits des Dorfes, dem Norden zu, liegt ein wenig abseits der Straße ein kleines, ärmliches Haus oder vielmehr eine niederträchtige, verwahrloste Hütte neben einem Wassertümpel und dem Kirchhofe. Das Armen- und Siechenhaus der Gemeinde. Unmalerisch ist das Ding nicht. Die Eschen- und Holunderbäume des Kirchhofs bilden einen ganz freundlichen Hintergrund für das graue Strohdach. Allein ein Vergnügen ist es keineswegs, in dem Siechenhaus von Krodebeck leben und dem Dorfe zur Last liegen zu müssen. Die Hütte enthielt zwei Gemächer, das eine rechts, das andere links von der morschen Eingangstür. Dazu eine sehr primitive Zigeunerküche und unter dem Dache einen engen Bodenraum, in welchen Wind, Regen und Sonnenschein nach Belieben eindringen konnten. Manch liebes lange Jahr hatte an den schwarzen klebrigen Pfosten gerüttelt und niemand zählte die schleichenden Schritte der Verlorenen, welche diese unglückselige Schwelle ausgetreten hatten. Von den kahlen Wänden hatte sich der Kalküberwurf längst abgelöst. Die Scheiben in den niedrigen Fenstern schillerten in jenen ironischen Regenbogenfarben, welche ein so arger Hohn auf jenes lieblichste Himmelszeichen sind, das einst der liebe Gott als den Bogen des Friedens über die ertränkten Geschlechter ausspannte. Und gerade weil das alles so war, so hatte das Haus seine Geschichte wie das stolzeste Königsschloss, so gut wie das Heidelberger Schloss, die Alhambra und was es sonst für Ruinen in der Welt gibt. Aber niemand hatte diese Geschichte aufgezeichnet und so müssen wir uns an der melancholischen Moral genügen lassen, welche aus allen Ruinen aufwächst, einerlei ob sie einen Historienschreiber fanden oder nicht. In dunklen, windvollen Herbst- und Winternächten tastete etwas wie mit unsicheren Händen an den Wänden hin, klopfte an die Fenster und ächzte und stöhnte in den Winkeln oder gab sich mit einem dumpfen Fall und schnellem Laufen und Trappeln auf dem Dachboden kund. Dann kam es auch wohl häufig mit dem Ruß im Schornstein wie ein Schnarchen und Schnauben herunter, wie ein Fluch auf die harte, böse Welt, die solche Zufluchtsorte für ihre Armen, Kranken und Beladenen bauen kann. Dann, ja, dann war es Nacht und Winter und nicht heller Tag und Sommer, wie damals, als das alte Weib in jener Zeit die einzige Bewohnerin des Siechenhauses am offenen Fenster in der Sonne saß und auf der Landstraße jenen Karren, der eine so große Ähnlichkeit mit dem Schüderrump hatte, vorbeikommen sah. Das wäre die rechte Historiografin für die Hütte gewesen, diese alte Frau, welche an jenem Tage das Reich allein hatte im Siechenhaus zu Krodebeck und welche schon so manche Generation in dem armseligen, hässlichen Asyl hatte kommen und schwinden sehen. Es ist die Eigenart solcher Häuser, dass sie manchmal voll bis zum Überlaufen und manchmal leer sind wie das Gehirn eines Narren oder wie das Herz eines Klugen. Es hatte Zeiten gegeben, wo der Raum für die Bewohner des Hauses durch Kreidestriche auf dem Fußboden nach Zollen abgemessen war, wo das Alter in jedem Winkel hockte und murmelte, wo die Krankheit bis unter das Strohdach sich wand und wimmerte und wild hinausschrie, wo unter den Lagerstätten der mit dem Nervenfieber Behafteten die Kinder krochen, kreischten und zappelten, bis der Tod und der Gemeinderat aufräumten. Der Letztere pflegte nämlich in den Nervenfieberzeiten Erd- und Strohhütten auf dem Anger vor dem Dorf zu errichten. Der Säuferwahnsinn, der Blödsinn und die gemeine, verkommene Brutalität des aus dem Zuchthause entlassenen Verbrechers waren in dem Siechenhause zusammengehäuft worden, und das alte Weib hatte damit hausen müssen und hätte darüber reden und schreiben können. Sie tat aber selbst das Erstere nicht gern, denn sie hatte sich leider diesen Dingen und Zuständen gegenüber nicht die gehörige Objektivität bewahrt, sondern ganz jämmerlich und subjektiv darunter gelitten und schauderte sprachlos, wenn sie daran dachte. Es war lächerlich, allein dessen ungeachtet doch wahr. Die alberne alte Person hatte unter dem Geschrei und Gestöhn, den Zoten und Flüchen an ihren Nerven gelitten, wie die vornehmste Dame, die nicht 20 lange Jahre hindurch dergleichen ertragen und anhören musste. Man konnte nicht verlangen, dass, als endlich der Alte da oben ein Einsehen hatte, gesunde und nahrhafte Jahre schickte und die Bevölkerung des Siechenhauses zu Krodebeck auf die eine oder die andere Art lichtete, dass, sage ich, die Alte hier unten sich hinsetze, ihr Elend beschreibe und den Schüderrump als das einzig echte und wahrhaft philosophische Vehikel für alle Dinge und Vorkommnisse auf Erden hinstelle. Sie versuchte höchstens, die Stille und Einsamkeit zu guter Letzt noch einmal zu einem kurzen Nachdenken über ihr eigenes Leben und ihren eigenen Tod zu benutzen. Allein auch das ging schlecht genug, und das war kein Wunder in Anbetracht der übermäßigen Betäubung. Die Landstraße lag in der vollen Glut der Julisonne da, und man übersah sie von dem Fenster des Armenhauses aus eine ziemliche Strecke, bis sie in einem Buchengehölz und Tannenwalde verschwand. Aus diesem Gehölze und Walde hervor kroch in einer Staubwolke der Karren, von dem wir eben redeten. Und der uniformierte und mit einem großen Säbel bewaffnete Reiter, der ihn geleitete, ließ sein Pferd neben ihm im Schritt gehen. Es war ein grau angestrichener Karren mit einem grauen Leinwanddach, und er wurde von einem mageren Gaule gezogen, dessen Lenker in einem blauen Leinwandkittel verdrießlich nebenher schritt. Er kroch langsam heran, aber die alte Frau im Siechenhaus hatte Zeit, ihn zu erwarten, und tat es in stumpfsinnigem Hinbrüten, indem sie die Hand über die blöden Augen hielt und mit schläfrigen Nicken ihm entgegensah, bis er dicht vor ihrem Fenster angelangt war und der Landreiter ironisch grüßend die Hand an die Pickelhaube legte. Da blieb der zahnlose Mund offen stehen vor Schrecken, die alten, hageren, braunen Hände fingen mehr als gewöhnlich an zu zittern, und die Herrin des Siechenhauses zu Krodebeck hinkte mit leisem Ächzen vom Fenster weg, verkroch sich wieder einmal im dunkelsten Winkel und seufzte: »O liebster Herrgott im Himmel, hol mich doch endlich ab aus der Welt, wenn du mir absolut keine Ruhe lassen willst.« Der Karren fuhr dem Dorfe zu, die Grillen zirpten ruhig weiter in den Gräben, die Schwalben fuhren über den Weg, die Spatzen zankten sich in den Apfelbäumen, die Uhr im Kirchturm schlug 5, und es kam nicht das Geringste darauf an, ob die Alte im Siechenhause Ruhe haben sollte oder nicht. An diesem nämlichen Nachmittag hatte die Familie auf dem Lauenhofe ihre Siesta ohne Störung gehalten, dann den Kaffee in einer der schattigen Lauben des Gartens eingenommen, und darauf war jeder seinen eigenen Wegen und Geschäften nachgegangen, ohne von dem anderen gehindert zu werden. Alles nach gewohnter Sitte und Weise. Es war ein ziemlich heißer Tag, aber es war ein schöner und sozusagen nahrhafter Tag. Die Harzberge erhoben sich lachend in blaugrünem Glanz, über den Feldern und Wiesen lag jenes Flimmern und Zittern, welches auch über den Werken der großen Dichter liegt und überall die Sonne zur Mutter hat. Jeder Bauer verspürte den Tag wie einen Handschlag auf das Versprechen einer guten Ernte, jede Bäuerin schwitzte mit Behagen in den Abend hinein. Selbst aus den Ställen erklang das Gegrunz der Schweine wie ein mit Mühe unterdrückter, behaglicher Jubel über die schönen Würste und fetten Schinken, welche die lieben Tiere für den Winterkohl des Jahres mit Selbstgefühl in der Stille heranbildeten. Gutmütig, heiter sprudelten die Dorfbrunnen trotz der Wärme hervor, in den Baumgärten wälzten sich die Kinder in hohem Grase, die Hühner und Gänse gackerten und schnatterten im Schatten der Ackerwagen und Hecken, und auf der Terrasse des Gutsgartens las Fräulein Adelaide von Saint-Trois die Korrespondenz der Marquise de Pompadour, durch deren Erdichtung sich der jüngere Crébillon ein so großes Verdienst um die gebildete europäische Welt am Ende des vorigen Jahrhunderts erwarb. Es stand ein chinesischer Pavillon auf dieser Terrasse, von welcher aus man die Dorfstraße und den Platz vor dem Hause des Schulzen überblickte. Schläfrig-träumerisch sahen Picadillo und Müstax von der Mauerbrüstung auf das Dorf hernieden, und mit höhnischem Behagen sah von Zeit zu Zeit das Fräulein über ihren Crébillon weg auf den Band des Télémac, welchen sie dem Chevalier zur eigenen nützlichen Nachmittagslektüre und zur Bildung des jungen Hennig in die Hand gegeben hatte und welchen er sowohl wie der junge Hennig mit höflichem Missbehagen in Empfang genommen hatten. Da ein jeder der im Pavillon Versammelten die Aussicht kannte, so bekümmerte man sich durchaus nicht um sie, und das Gepolter eines vorbeifahrenden Karrens konnte die Aufmerksamkeit auch nicht erregen. Aber der junge Hennig hatte, auf dem Knie des Chevaliers sitzend, soeben eine ziemlich anzügliche Bemerkung über den ehrenwerten Herrn Mentor gemacht, als ein von der Gasse herauftönendes Lärmen, ein verwirrtes Geschrei und Johlen sowohl den Fenil als auch den Crébillon für den heutigen Tag vollständig zu den Akten legte. Jener Karren, welcher dem alten Weibe im Siechenhaus einen so argen Schrecken eingejagt hatte, hielt jetzt vor dem Hause des Gemeindevorstehers, und ein guter Teil der Dorfbewohner war bereits um ihn versammelt und machte seinen Gefühlen durch das eben erwähnte Getöse Luft. Der Dorfschneider, welcher noch in dem süßen Kreise gefehlt hatte, kam eben eilig, um die Lücke auszufüllen, und rief im Vorüberlaufen dem Ritter eine Neuigkeit zu, welche auch das Malteserfräulein über die Marquise von Pompadour hinaus merkwürdig interessierte. »Mon Dieu, das ist das Widerlichste, welches mir heute begegnen konnte«, rief das Fräulein, »die Pompadour in den Pompadour schiebend.« »Mais, Chevalier, ich glaube, es ist unsere Pflicht, hinabzusteigen, um unnötige Aufregung und Rohheiten der Menge zu verhüten«, schloss der Ritter höflich und bot der Dame den Arm, um sie samt dem jungen Hennig die Treppe hinabzuführen, welche von der Terrasse in die Dorfgasse hinunterlief. Sie gingen auf den Haufen zu, welcher sich vor der Tür des Schulzen angesammelt hatte, und selbstverständlich machten die Leute ihnen gern Platz. Auf der Vortreppe des Hauses stand der Landreiter, der das Fuhrwerk geleitet hatte, mit einer braun-roten Feldwebelbrieftasche in der Hand, und neben ihm stand Klodenberg, der Ortsvorsteher, und sah aus wie ein Bauer, der Ja zu einer Sache sagen muss, ohne vorher einen jahrelangen Prozess darum führen zu dürfen. »Das hilft euch nun weiter nichts, Klodenberg, also nehmt Vernunft an«, sprach der Reiter. »Raus mit der Bescheinigung für richtige Ablieferung, und nachher wünsche ich viel Pläsier und die wenigsten Unkosten mit der Bagage. Ziert euch nicht, Vater, und macht's kurz und propre. Es ist ein durstiger Dienst, und ich habe so kaum Zeit für eine Pfeiftobak im Krug. Aufgesessen, Marsch!« »Das sagen Sie wohl, Wachtmeister. Auf der Zierlichkeit kommt's mich freilich nicht an, und ein Präzedenzfall ist's auch nicht, denn es ist schon zu oft da gewesen. Aber eine Schande ist's und bleibt's mit und ohne die Kosten«, brummte der Schulze, der wohl wusste, dass die halbe Gemeinde und der ganze Gemeinderat ihn auf eine derartige Gemütsäußerung ansehe. »So ist's, Klodenberg, und in den Schein könnt ihr's auch setzen, dass es so ist«, brummte der Kreis nach. Lang und dünn hob sich jetzt das maltesische Fräulein auf den Zehen und guckte mit der Lorgnette unter die Leinwanddecke des Wagens. Über die Schulter des Fräuleins sah der Chevalier, und der junge Hennig wurde von einem Knecht des Gutes in die Höhe gehoben, damit er ebenfalls von dem Wunder und Vergnügen zu genießen bekomme. »Ei, mein Himmel, sie ist's«, murmelte das Fräulein giftig und erbarmungslos. Der Chevalier nahm eine Prise und zog die Achseln in die Höhe und schüttelte den Kopf mit bedenklichen »Hm-hm«. Der junge Hennig aber sperrte den Mund weit auf und griff mit beiden Händen seinem Träger in das Halstuch. Das Schauspiel konnte nicht erfreulich genannt werden, und die Bemerkungen Klodenbergs waren von einem gewissen Standpunkt aus gar so unbegründet nicht. Ein Weib lag zusammengezogen unter dem Tuch auf einem Bündel Stroh und vergrub das Gesicht in dieses Stroh, als könne es nichts mehr von der Welt brauchen und wolle nichts mehr von ihr sehen. Und von der Brust oder aus den Armen des Weibes war ein Kind, ein kleines Mädchen, gegen das Fußende des Wagens hinabgerutscht, hatte sich an dem Wagenrande emporgehoben, klammerte sich mit beiden Kinderpfötchen krampfhaft da fest und sah mit großen, schwarzen und merkwürdig ruhigen Augen unter dem Verdeck hervor auf die höhnische, erboste Menge, als könne es nie genug von dieser Welt bekommen, von der die Mutter genug, übergenug, viel zu viel bekommen zu haben schien. »Wer ist das? Ist das wirklich Marie Häusler?« wendete sich der Chevalier an die Autoritäten des Ortes, welchen natürlich das böse Weib des Dorfes das Wort abschnitt, ehe sie den Mund zum Antworten öffnete, indem es kreischte: »Die Marie, die schöne Marie ist's, wirklich und wahrhaftig, obgleich man's ihr nicht mehr ansieht, Herr von Glaubigern. Marie Häusler mit ihrem Balg ist's, und nun ist gekommen, wie wir's lange verhofft und wie das gnädige Fröhlein es lange vorausgesagt haben. Und sie kommt in der Kutschen und mit zweien Bedienten ins Dorf zurück, wie sie es selbst vorausgesagt hat, Herr von Glaubigern. Und hier sind wir alle miteinander, um sie nach Gebühr mit Vivat und Musik wie einen neuen Pastor zu empfangen.« Das Volk von Krodebeck pfiff und schrie selbstverständlich nach diesen anregenden Worten, aber der Wachtmeister rief wütend von der Treppe hinab: »Haltet das Maul, ihr Rüpel und Lümmel, und der Hexe da schlage ich auf das Maul, wenn sie es nicht halten kann. Noch steht die Fracht und Fuhre unter meinem Kommando, und da duld ich keine Anzüglichkeiten. Wann ich die Quittung hab, mögt ihr Bauern sagen und tun, was ihr wollt. Mich geht's weiter nichts an.« Ein für die arme Heimkehrende viel übel bedeutendes Murren und stilles Schimpfen lief durch den Haufen. Die Kranke verkroch sich darauf tiefer in ihr Stroh, nachdem sie einen matten Versuch gemacht hatte, das Kind zu sich hinzuziehen. Das Kind sah sich auf das Rascheln des Strohs um nach seiner Mutter und lachte dann, als ob es meine, die Mutter wolle nur Verstecken mit ihm spielen. Es ließ von seinem Halt ab, purzelte zurück und kroch mit glückseligem Kreischen zu ihr hinauf. »Ich verbitte mir gleichfalls alle Anzüglichkeiten, denn was ich in Betreff dieses Weibes gesagt habe und sagen werde, werde ich selber bemerken«, sprach plötzlich mit sehr schnarrendem Ton Adelaide Clotilde Pollard von Saint-Ouen auf der Höhe ihres Standpunktes als Haute Justicière der Grafschaft Pardiac und klopfte, um ihren Worten mehr Nachdruck zu geben, mit dem jüngeren Crébillon, den sie wieder hervorgezogen hatte, auf den Rand des Karrens. »Herr Wachtmeister, ich bitte...« »Zu Befehl, gnädiges Fräulein«, sagte der Landdragoner ordonnanzmäßig die Hand an die Pickelhaube legend. »Herr Wachtmeister, ist dieses Frauenzimmer wirklich die Marie Häusler hier aus dem Ort? Ist dieses in der Tat das Kind der Marie Häusler?« »Zu Befehl, gnädiges Fröhlen. Die Papiere sind in schönster Ordnung und Klodenberg weiß, dass er nichts dagegen machen kann.« »Aberst, er tut's und versucht's doch, und das ist«, mit einem verächtlichen Blick im Kreise umher, »einmal ihre Art so. Wissen Sie, gnädiges Fröhlen, Marie Häusler, Krodebeck, Heimatberechtigung, schleichendes Zehrfieber, ärztliches Attestat und kurzum, alles in schönster Ordnung.« so mache man dem Skandal endlich ein Ende und bringe die Person und das Kind unter Dach, befahl das Fräulein, während der Chevalier wiederum ein kopfschüttelndes Hm, hm hören ließ. »Ja, ja«, brummte der Schulze, »schon recht. Alles in Ordnung, und wenn der Mensch alles gesagt und getan hat, was sein muss, so gibt er sich, weil er freilich nicht anders kann. Kommt herein, Wachtmeister, ihr sollt die Bescheinigung haben und einen Nordhäuser dazu. Holla, ihr andern da, schiebt den Karren nur nach dem Siechenhaus. Es ist nicht das Geringste dagegen zu machen. Die Herrlichkeit ist da. Die Kosten sind nicht wegzudisputieren, also macht euch ein Verdienst aus dem Verdruss und macht dem Volk das Ding so bequem, als es eben angeht.« Er trat mit dem Reiter in das Haus und von Neuem erhob sich das Geschrei, das Pfeifen und Grunzen von Krodebeck. Ein Dutzend Hände griffen in die Speichen der Wagenräder und ein Dutzend Hände griffen dem Fuhrknecht in die Zügel seines hagern Gauls. Dass dieses doch nicht ohne Unbequemlichkeiten für die schöne Marie und ihr Kind abgegangen wäre, ist sicher. Allein der Chevalier und die Nachkommen des tapferen Johann von Brienne legten sich mit ihrem ganzen Ansehen ins Mittel und der junge Herr von Laun half durch ein helles Gezeter. So wurde der Karren vor das Siechenhaus von Krodebeck gezogen und geschoben, ohne dass, wenigstens auf diesem Wege, Mutter und Kind weiter zu Schaden kamen. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jost van Aken, Braunschweig, 22. März 2024.